Natürlich ist den beiden ihr Schnitzer niemals zum Bewusstsein gekommen, und aus Sympathie hat dann auch noch in solchen Fällen jedes Mal der beglaubigende Kanzler oder, da ja bei dem Schriftbefunde nach schon in dem Jahre 876 die persönliche Rekognition durch den Kanzler weggefallen ist, ob aus Angst, sie könnten durch persönliche Unterfertigung so vieler unsinniger Machwerke sich blamieren, diejenige Instanz, der die letzte Prüfung des fertigen Schriftstückes oblag, den oder die Fehler übersehen. Vollends ganz unverständlich aber ist das Verhalten der Empfänger solcher Doppelurkunden. Um Neuausfertigung, Doppelurkunden sollen doch gerade ängstliche und vorsichtige Gemüter angehalten haben, die Wert darauf legten, dass ihre Diplome auch in Kleinigkeiten, Bezeichnung des Herrschers als König und Kaiser und so weiter, vollständig und einwandfrei waren. Diese vorsichtigen und kritischen Empfänger nun sollten die oft unglaublich verballhornten zweiten Ausfertigungen unbeanstandet angenommen haben? Derartige Interpretation der schriftlichen Überlieferung oder besser der Verfasserpsychologie vermag natürlich bei den heutigen empirischen Forschern nichts zu fruchten. Recht interessant ist das folgende wissenschaftliche Bekenntnis eines Diplomatikers: Unregelmäßigkeiten, welche uns modernen in offiziellen Schriftstücken als ungeheuerlich erscheinen, sind in jenen Jahrhunderten nichts Seltenes. Durch ältere Vorlagen entstandene Fehler in den Kaiserurkunden sind Beispiele dafür, wie neben den höchsten Fähigkeiten eine Sorglosigkeit und Gedankenlosigkeit liegt, welche uns, um ein Wort Sickels zu gebrauchen, nicht mehr berechtigt, selbst den Nonsens als Verdachtsgrund geltend zu machen. Damit hat uns die heutige Geschichtswissenschaft ihren Schlachtruf hören lassen: Nieder mit der Vernunft, es lebe die Methode des Nonsens. Viertens. H. Zatschek berichtet über folgende interessante Fälle von Doppelausfertigungen. Passau hat in den Jahren 975 und 976 Urkunden Ottos II. Erhalten, die jeweils in zweifacher Ausfertigung überliefert sind. Die Empfänger in Passau nahmen es also sehr, sehr genau, wenn sie sich Urkunden ausstellen ließen. Über ein und dieselbe Sache ließen sich einmal im Jahre 975, das zweite Mal im Jahre 976 gleich zwei Urkunden herstellen. Warum die guten Passauer eigentlich solches sonderbare Ansinnen stellten, wir können es nie und nimmer erraten. Die vorliegenden echten Urkunden beweisen, wenigstens dem zünftigen Diplomatiker, dass die Passauer nun einmal so wunderliche Gesellen waren. Doch nun richten wir den Blick auf die hinter den Urkunden stehenden Schreiber. Durch die Merkmale des entstandenen Werkes der Urkunden gibt sich der einstige Verfasser uns ja genugsam zu erkennen. Es handelt sich bei unseren Passauer Diplomen einmal um D111, das, wie wir hörten, in zwei Ausfertigungen, D111a und D111b, vorliegt. Was stellt sich nun als Überraschung bei Vergleichung der beiden Stücke, die doch über dieselbe Sache handeln, heraus? Sie weichen in einem wichtigen Punkte voneinander ab, nämlich: Die beiden Fassungen des D111 unterscheiden sich vor allem durch die verschiedene Datierung. Und von den beiden Fassungen des anderen Diploms D136 erfahren wir: D136a ist in der Kanzlei verfasst und geschrieben. Die Datierung ist allerdings unvollständig. Die Einer des Inkarnationsjahres fehlen. Trotzdem unterscheidet sich dieses bereits um 4 Jahre von der Datierung des D136b. Für die Indiktion und die Regierungsjahre ist eine Lücke frei geblieben. Wir sehen ihn wieder vor uns sitzen, den gebildeten mittelalterlichen Kanzleibeamten, dem zeitweise der Verstand so zusammenschrumpft, dass er nicht mehr weiß und trotz aller Anstrengung seines Gehirns auch nicht herausbekommen kann, in welchem Jahr er eigentlich lebt. Ausgerechnet bei den Datierungen verfällt der bedauernswerte Mann in die unglaublichste Schwachsinnigkeit. Es gelingt ihm beim besten Willen nicht einmal richtig bis 10 und 20 zu zählen. Um 4 Jahre irrt er sich in der Angabe des Jahres, in dem er lebt. Er kann und kann das Richtige nicht herausbekommen. Vorsichtig und ängstlich wie er ist, lässt er lieber die Einer des Inkarnationsjahres weg, die Indiktion lässt er auch weg, und da er selbstverständlich in diesen schwachen Stunden am Schreibtisch auch das Regierungsjahr seines Herrschers nicht richtig errechnen kann, so lässt er hier ebenfalls eine Lücke. Was uns nun aber fast noch mehr an jeder Vernünftigkeit damaliger Menschen zweifeln lässt, ist das Verhalten der Leute in Passau, die sich diese Urkunden ausstellen ließen. Ohne mit der Wimper zu zucken, nehmen sie die famosen Urkundenfragmente an und verwahren sie als kostbare Schätze in ihrem Archiv. Und sie waren noch so übervorsichtig und wollten so peinlich genau zu Werke gehen, dass sie sich von jeder Urkunde 2 Ausfertigungen bestellten. Aufgrund der Berufung auf den gesunden Verstand haben wir bereits im ersten Heft feststellen müssen und müssen es jetzt noch einmal klipp und klar aussprechen. Der geschilderte mittelalterliche Kanzlist, der in einer Kloster-, Dom- oder Hofschule erzogen und gebildet war, der aber jedes Mal, wenn er Urkunden zu schreiben hatte, in den Zustand einer Halbidiotie gerät, ist hinsichtlich seiner Psychologie eine glatte Unmöglichkeit. Die fraglichen Urkunden sind Fälschungen. Es kann sich aber nicht um praktische Fälschungen handeln, denn auch praktische Fälscher konnten unmöglich bei ihrer Mache ein so hirnverbranntes Verfahren einschlagen. Alle diese Stücke sind in der spätmittelalterlichen Gelehrter-Fälscherzentrale entstanden.